Adilette, die ich gekauft habe vom Urlaub in Bottrop. Gegen eure Shisha-Bubbles ist mein Sport auch ein Ohrwurm. Mutter, ich trage kein Supreme und LS, auch kein Gucci und Hermes, nur schmutzige Airbags. Paparazzo, ich bin ganz aber und kein Staatsanwalt und trag manchmal einen anderen Vater Stan und Food Parkballer durch die Hammerkarte. Rapper sind Witzfiguren, machen den Star-Story über Litschikuchen und paar von diesen Missgeburten singen auch noch besser als Whitney Houston. Der Case, Papers, Bentley, Dangers, Scheine, Lila, Geld wie L.A., Lakers, Rui.